Erster kommt zusammen und seid demütig, ihr Leute ohne Scham. Zweiter tut es, bevor Jahwe euch bestraft. Sein Zorn kommt wie ein Sturm. Dritte sucht Jahwe und seid demütig. Tut das Richtige. Vielleicht rettet er euch. Vierter Gaza wird leer sein. Askalon wird eine Wüste. Die Menschen müssen fliehen. Fünfter, es wird schlimm für die Menschen am Meer. Jahwe spricht gegen Kanaan. Er wird das Land leer machen. Sechster, das Land am Meer wird eine Wiese. Hirten hüten dort ihre Schafe. Siebter, das Land am Meer gehört dann den Menschen aus Juda. Jahwe hilft ihnen. Achter, Jahwe hörte die bösen Worte von Mob. Die Ammoniter lachten über sein Volk. Neunter, Jahwe sagt, Mob und Ammon werden zerstört. Mein Volk nimmt ihr Land. Zehnter, das passiert ihnen wegen ihrem Stolz. Sie waren schlecht zum Volk Jahwes. Elfter, Jahwe wird ihnen Angst machen. Er macht alle falschen Götter schwach. Alle Völker werden ihn anbeten. Zwölfter, auch die Menschen aus Kusch werden sterben. Jahwe tötet sie im Krieg. Dreizehnter, Jahwe bestraft auch den Norden. Er zerstört Assur. Ninive wird eine Wüste. Vierzehnten, Tiere wohnen in der Stadt. Vögel schlafen auf den Steinen. Alles ist kaputt. Fünfzehnter, die stolze Stadt ist jetzt kaputt. Nur noch wilde Tiere leben dort. Die Leute lachen über sie.